Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Und der Titel unserer Sendung lautet heute Individualität und Gemeinschaft. Vielleicht geht es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnlich wie uns. Unbehagen macht sich in uns zunehmend breit. Zunehmend empfinden wir die Entwicklungen in der Welt besorgniserregend. Egos wie Erdogan und Trump, der IS oder die Populisten streben danach, das Ruder an sich zu reißen und steuern uns dann auf einen Eisberg zu. Dagegen scheinen wir machtlos zu sein. An der Macht, wenn sie dann dort sind, gilt es nun, das zu verfolgen, was man selbst für das ewig oder für das einzig Richtige und Wahre und Erforderliche hält. Wen wundert es, dass aus dieser Haltung heraus der Terrorismus in Europa zunimmt? Das jüngste Beispiel ist der Anschlag von vor 2 Tagen in Manchester. Ein paar wenige Menschen drücken uns ihre Vorstellungen von ihrer Welt auf und mobilisieren dafür Massen. Wenn die Verblendung keine Grenzen mehr findet, dann treten Sätze wie »Wir sind das Volk« in Erscheinung und eine Teilgruppe einer Gesellschaft erklärt sich dann zur repräsentativen Gemeinschaft. Der Einzelne fühlt sich dabei übergangen und in seiner Individualität und Freiheit eingeengt. Wenn wir so darauf blicken, so scheinen Individualität und Gemeinschaft diametral zu liegen und unvereinbar zu sein. Wo liegt dann eine Zukunft für eine Menschheit in unserer heutigen Gesellschaft, Wirtschafts- und Weltordnung oder in einer zukünftigen Gesellschafts-, Wirtschafts- und Weltordnung? Das möchten wir heute erkunden. Und am Mikrofon ist Jürgen Greiner und ich begrüße Jochen Balzer. Ja, hallo. Und in der Technik werden wir begleitet von Felix Savowitz. Danke dir. So, und die Musik haben wir heute auf einen einzigen Musiker oder auf einen Künstler begrenzt. Oder haben wir uns auf den fokussiert. Er ist Komponist und Musikproduzent aus Barcelona, Spanien. Und heißt Roger Subirna Mata. Ich bin es vielleicht nicht sicher, dass ich das richtig im Spanischen ausgesprochen habe, aber man möge es mir nachsehen. Und wenn Sie mehr interessiert über das, was er macht, dann finden Sie ihn unter www.rogersubirana.com. Und den ersten Titel, den ich jetzt ankündigen darf, heißt Hidden Skin. Ja, in der Anmoderation habe ich schon dieses Spannungsfeld erwähnt gehabt zwischen Individualität und Gemeinschaft und dass uns immer mehr auch das demokratische Verständnis, das demokratische Miteinander umgehen verloren geht. Da möchte ich doch vielleicht mal dir, Jochen, die Frage geben einfach, wie bewahre ich meine Freiheit, den Frieden in mir angesichts der aufsteigenden reaktionären Kräfte? Naja, in unserer Vorbereitung, ja, da taten wir diesen Blick, den eben jetzt sicher viele unserer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen tun, dass uns eben auffiel, der Aufstieg rechtspopulistischer, sogar noch schrecklicher, rechtsextremer Parteien, Gruppierungen. Ich will es eigentlich gar nicht unbedingt alles jetzt aufzählen, aber wir haben den hervorragenden Herrn Trump in den USA, wir haben Frau Le Pen in Frankreich, Herrn Orban in Polen und die Persönlichkeiten in Polen, Kaczynski, genau, und die er dann regieren lässt. Also jedenfalls... Also es ist kein regionales Phänomen, das wir jetzt hier betrachten, sondern an der Stelle können wir das fast global sehen, dass wir hier eine populistische oder eine Rechtsruck erleben. Ja, und dann ist eben so die Frage, eine Frage, die sich vielleicht ähnlich auch Menschen in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts stellen mussten oder in den 40ern auch. Wie gehen wir jetzt damit um? Und diese Frage ist deswegen also nicht so leicht zu beantworten oder es ist nicht so leicht, damit umzugehen. Und ich denke, das hat letztlich sozialgeschichtliche Hintergründe. Wir haben ja dann in unseren Gesprächen, damit es schneller geht, einfach diese Bewegungen und Kräfte als reaktionär zusammengefasst. Mhm. Kannst du das mal erläutern, das reaktionär? Ja, es war praktisch, dieser Stempel, dann wusste man, wovon man redet. Schublade auf. Ja, aber das schon in diesem Wort selber steckt so ein Stück weit auch das Thema. Da, wenn man so spricht, dann spricht man aus der Überzeugung, dass eben wir als Menschen, als Menschheit auf einem Entwicklungsweg sind. Und ich denke mir, das ist auch das Besondere am Menschsein, dass das Menschsein grundsätzlich unfertig ist. Mhm. Also, dass wir weitaus weniger wie Tiere oder Pflanzen gebunden sind an Zyklen. Dass wir also weniger vorbestimmt ist, wie und unser Leben läuft. Ja. Also von morgens aufwachen, zur Weide gehen, grasen, Mittagsschläfchen, abends grasen und dann wieder schlafen. So, ja, ich will jetzt gar nicht... vereinfacht. Sicher vereinfacht, aber trotzdem, also das ist auch das eigene, also was wir sind, das machen, also das hat ist in hohem Maße und immer mehr die Folge dessen, was wir aus uns selber machen. Ne? Hm. Also da ist enormes Spiel drin, das ist... Eine der Besonderheiten unseres Daseins. Also dann würdest du vielleicht auch sagen, das steckt da eine Aufgabe dahinter dann auch. Ja, ganz klar, oder eine Verantwortung. Aber es steckt erstmal, sag mal, wenn ich also das Wort reaktionär gebrauche, dann ist da die Überzeugung, dass ich denke, also die Richtung der Menschheitsentwicklung geht dahin, dass wir alle den Wunsch haben, auf eigenen Füßen zu stehen, selber zu denken, selber die Welt zu erkunden, daraus unsere Schlüsse zu ziehen, unsere Handlungen zu bestimmen. Und diese Grundrichtung widerspricht natürlich allem, was jetzt da als rechtspopulistisch etc. oder auch religionsfundamentalistisch auf der Bühne erscheint. Und also reaktionär, ich meine, für mich steckt da das Wort Reaktion drin. Das heißt, das Handeln aufgrund eines Umstandes, der von außen kommt oder eines Impulses. Also reagieren. Ja, aber ich finde jetzt vom Wort her finde ich das gar nicht so erhellend, sondern würde das Wort reaktionär dann verwenden, wenn ich den Eindruck habe, also da sind Kräfte, die stellen sich eigentlich gegen die Grundtendenz der Menschheitsentwicklung. Sie wollen Vergangenheiten neu errichten, behaupten. Ja. Mhm, sie stehen da im Grunde etwas erratisch quer zu dem, wo es eigentlich hingeht. Und natürlich ist dann eben die Frage, ja, woher nehme ich die Überzeugung, dass es da hingeht? Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Begründungsmöglichkeiten, auch, sagen wir mal, das war schon immer so. Das kann man so auch begegnen. Früher war es anders, war es besser. Es hat viel rückwärts gewandt. Das ist mein Empfinden dabei. Ja, sicher. Und jetzt ist irgendwie die schwierige Situation, man ist davon überzeugt, für die Menschheit steht eigentlich was ganz anderes auf dem Programm. Also wir müssen eigentlich was ganz anderes lernen. Und dann erstarken aber Kräfte, die Vergangenheiten zum Ausdruck bringen. Und natürlich ist dann auch die Frage im Raum, wo geht's jetzt eigentlich lang? Ne, weil diese Vergangenheiten wollen ja nicht gerne zugeben, dass sie von vorgestern, vorvorgestern und gestern sind, sondern stellen sich ja immer, und das gehört eigentlich immer auch dazu, dass sie sich mehr oder weniger totalitär hinstellen und sagen, wir drücken die Wirklichkeit aus. Aber dieses Phänomen sehen wir jetzt nicht nur bei, wenn wir jetzt in unsere Gesellschaft hineinschauen, bei den Begriff ursprüngliche Bevölkerung, die hier schon über Generationen wohnt, die dann letztendlich sagen, ja, also Flüchtlinge hat es früher oder viel Fremde hat es nicht so viel gegeben und das wollen wir weiterhin so behalten. Sondern wenn du es so erklärst, dann kommt mir auch in den Sinn, diese Verhaltensweise erleben wir jetzt auch bei denjenigen, die hierher gekommen sind über ihre Eltern oder Großelterngeneration und dann mit den Verhältnissen, die hier sind, irgendwie nicht ihren Frieden finden und dann sich auf den Weg machen nach Syrien zum IS, wo es da so viel besser wäre. Ist das nicht auch reaktionär? Klar, das ist... Also es ist kein Phänomen, dass es hier auf diejenigen sind, die hier das bewahren wollen, was sie vorher hatten, sondern da gibt es auch eine andere, die ist nicht auf uns bezogen, diese Entwicklung. Ja, oder auf uns beschränkt, ja klar. Also das verwundert mich auch nicht. Und da steckt natürlich auch ein Religionsthema drin. Ne? Also da an der Stelle würde ich ja provokant sagen, Gott hat sich auch weiterentwickelt. Also wenn Menschen nach Halt suchen, wenden sie sich eben oft an die Vergangenheit. Ne? Und es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die jetzt hier eingewandert sind, ja, sich stark herausgefordert sind, sich hier kulturell zurechtzufinden und dass die Rückwendung eine der naheliegenden Möglichkeiten ist. Jetzt schränkt uns ja diese Haltung sehr stark ein. Und das war ja das, dass die Frage hinzieht, aber wie kann ich dem begegnen? Wie kann ich dennoch versuchen, meinen Frieden, meine Freiheit in so einer Situation zu bewahren? Ja, naja, also zunächst mal ist auch klar, dass das eben nicht so einfach ist, in einer solchen Situation jetzt, ja, mit einer solchen Situation zurechtzukommen, weil eben das, was eigentlich in der Menschheit, würde ich sagen, sozialgeschichtlich, kulturgeschichtlich ansteht, zugleich das ist, was eigentlich noch ganz unfertig ist. Und auf diesem Weg kamen wir auch zu dem Thema Individualität und Gemeinschaft. Also da sind im Grunde ganz unterschiedliche Verständnisse stecken in dem Thema drin, was wir uns unter Gemeinschaft vorstellen und welche Rolle wir dem Einzelnen oder der Einzelnen in der Gemeinschaft zusprechen. Und also zunächst mal finden wir uns herausgefordert, denke ich. Herausgefordert, weil das, was zukunftsfähig ist, eben zugleich das ist, was sich nicht auf irgendwas Festes berufen kann, was erst herausgearbeitet und entwickelt werden muss. Und insofern ist der erste Schritt für mich, wenn in der Auseinandersetzung mit dieser Situation, erstmal mich selber dem Bann sozusagen dieser reaktionären Inszenierungen zu entziehen. Das heißt also, dass ich wirklich in eine Erkundung, in eine Auseinandersetzung hineingehe und mir selber über das Thema und mich klar werde, um frei zu werden von den Einflüssen von außen oder ein Stück weit frei zu werden, mich ein wenig befreien zu können, ein wenig einen Spalt in den Punkt hineinzubekommen, sodass wir auf diese Reise gehen können, auf der Menschheit unterwegs ist. Ja. Und vielleicht passt dazu auch unser nächster musikalischer Titel erstmal. Okay. Bevor wir hier das Gespräch hier weiterführen. Und vielleicht, das ist vielleicht ganz gut passend. Point of No Return heißt der. Roger Sipiranana Mata. Thank you. So, jetzt hatten wir schon mal geschaut gehabt, wie kann man eigentlich auf diese reaktionären Kräfte reagieren, dass man in deren Sog nicht hineingezogen wird und vielleicht für sich selbst eine gewisse Freiheit und ja, Frieden finden kann. Und das war ja letztendlich, dass man einfach Abstand davon gewinnt und das Ganze reflektiert. Aber vielleicht auch noch ist es interessant, einfach noch ein bisschen mehr hinzuschauen, in welche Richtung könnte denn eigentlich Befassungen oder was könnte man denn konkreter tun, also ins Konkretere hineingehen dann? Konkret jetzt? Weiß ich nicht, ob das konkreter ist, aber ich denke mir... ja, oder vielleicht wo interessante Kräfte in sich ruhen, sodass die sich dann entfalten und gar nicht ein angestrengtes Bemühen, sondern dass es Felder gibt, wo man merkt, dass die fern und woanders stehen, sodass sie über diesen Haltungen dann stehen. Ich würde halt hier vielleicht von der tiefen Struktur der Wirklichkeit sprechen. Also ich würde sagen, es gibt Ebenen der Wirklichkeit, die uns vielleicht im täglichen Leben gar nicht so zu Bewusstsein kommen. Manchmal ist für mich die Weihnachtszeit hilfreich, um überhaupt zu merken, aha, da gibt es noch was. Wo ich aber eben sagen würde, es gibt, also das Universum enthält tiefere Kräfte, die Wirklichkeit tragen. Und diese Kräfte wollen die Entwicklung des Menschen, so würde ich das mal formulieren. Mhm. Also sie wollen den modernen Menschen, sie wollen die Freiheit des individuellen Menschen und seine Liebefähigkeit, die von der Freiheit nicht zu trennen ist. Und weil das so ist, kann man, wenn man sich versucht, diesen Bereichen unserer Wirklichkeit anzunähern, sicherer darin werden, dass das, was die Trumps, Orbans und wie sie alle heißen, inszenieren, der Klamauk, den sie machen, mhm, und bei den Nazis war es auch gigantischer Klamauk, ja, klar, dass das doch etwas ist, was an den Tiefen der Wirklichkeit überhaupt nichts ändern kann. Sodass letztlich das, was da mit großem Getöse in die Welt gesetzt wird, sich in der Wirklichkeit nicht wird halten können. Also Wirklichkeit, wo du sagst letztendlich, dass es noch was anderes gibt als das, was wir immer direkt beobachten können, wie zum Beispiel, dass wir jetzt hier im Studio stehen und miteinander sprechen, sondern dass wir das vielleicht das Feld, Moment mal, in welchem Kontext und was entwickelt sich eigentlich in der ganzen Welt, dass wir das auch sehen und andere Wirklichkeitsbereiche, die man vielleicht auch als spirituell bezeichnen kann oder bezeichnet. Ja, wobei ich denke, das Spannende in der Gegenwart ist, dass, da wird es auch wieder verständlich, warum die Gegenwart schwierig ist. Das Spannende ist, dass wir ja keine Lust mehr haben, im Großen und Ganzen zu glauben. Das ist auch sehr berechtigt. Ja. Und das heißt, auch diese Kräfte, von denen ich sprach, also die Wirklichkeit dieser Kräfte, müssen wir eben doch beobachten. Also es ist wichtig, dass wir als einzelne Menschen mit dem Kopf, den wir nun mal haben, als der Mensch, den wir nun mal sind, eine ganz individuelle Verbindung zu diesen Kräften finden. Und vielleicht ist das auch eine der Hintergründe dieser Konfliktsituation auf der Erde gerade, dass eben diese ganzen alten Religionen etc., die zunächst mal nahe liegen, wenn man einen Halt suchen will in einer Krisensituation, ich würde sagen gerade in der gegenwärtigen neoliberal begründeten Krisensituation, dass das alles nicht mehr taugt, dass das alles zu modernen Menschen nicht passt und der moderne Mensch, wir alle eben wirklich unsere eigenen empirischen Zugang finden müssen zu dem, was wir jetzt mal Spiritualität genannt haben. Ja, du hast ja vorher schon den Begriff der Veränderung, der Entwicklung der Welt, also der Evolution letztendlich gesprochen. Und es ist ja nicht nur allein der Mensch, der in der Entwicklung steht, sondern es ist der ganze Planet, der ganze Kosmos, auch die Umwelt, auch die Tier- und Pflanzenwelt. Und dass wir eine Verbindung damit wahrnehmen und spüren, sodass wir merken, in welchem Zusammenhang wir eigentlich stehen und das, was wir tun, ob das eigentlich in diesem Kontext unterstützend ist oder ob wir Und damit, du hast öfters den Begriff des modernen Menschen benutzt gehabt, dass der moderne Mensch ist einfach der, in dieser Entwicklung mit drin ist, der offen für diese Entwicklung ist. Und dass wir uns eben von einer Rückwärtsgewandtheit zu einem früheren Evolutionszeitpunkt, Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückliegen, dann davon einfach loslösen können und nach vorne uns öffnen können und bewegen können. Ja, ich könnte auch sagen, also wir haben in der Gegenwart die Chance, als moderne Menschen in der Wirklichkeit, in der wir täglich rumlaufen, die also Verbindung zu den, sagen wir mal, tragenden Tiefenkräften in der Welt zu finden. Ja, und das kann uns auch Sicherheit geben, wenn auf der Oberfläche der gesellschaftlichen Entwicklungen die Machtverhältnisse gerade etwas ungünstig ausschauen. Und wenn es einige Leute gibt, die sich eben von diesen reaktionären Spektakeln nicht beeindrucken lassen, dann werden sie umso schneller zusammenkrachen. Und Künstler sind vielleicht die Kommunikations- oder die Vermittlungsboten in diesem Bereich dann auch. Zum einen, weil sie eine Wahrnehmung haben, weil sie als Künstler in ihrer Offenheit, in ihrer aufnehmenden Offenheit diese Dinge erfahren, erleben, wahrnehmen und dann auch einen Weg haben, einen Weg praktizieren, um es in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist uns ja dann auch bei der Vorbereitung aufgefallen. Also dass das Künstlerische für viele Menschen mehr oder weniger bewusst eben dann ein Zufluchtsort werden kann und dass gerade Künstlerinnen und Künstler Widerstand leisten gegen diese Inszenierungen, weil das Künstlerische eben ein Tor ist, ob es Musik ist, ob es Malerei ist, ein Tor ist zum Geistigen. Das Künstlerische hat aber, weil wir das Feld zwischen Individualität und Gemeinschaft hier im Raum haben. Künstler haben ja schon eine klare Verbindung zum Individuellen. Ja, sicher. Schon mal interessant. Das heißt also, um für die Gemeinschaft wirken zu können, sie wirken dann für Gemeinschaft, ob ich das als Schauspieler, als Musiker, als Maler, Bildhauer tue oder welche auch immer Art von Kunst, dann muss ich durch die Individualität durchgehen, um dann der Gemeinschaft eine Botschaft zu bringen. Ja, ich meine, das war ja dann auch das und das leitet dann vielleicht zum nächsten Teil über. Also Gemeinschaft aus Individualität. Ne? Also, dass sozusagen der Durchgang durch das Individuelle Gemeinschaften neuer Art ermöglicht. Mhm. Und dass das auch wieder ein wichtiger Lernschritt ist. Das haben wir als das Nadelöhr des X genau. So formuliert gehabt. Lass uns erstmal Musik hören. Ja, ja. Roger Subirana, Mata, wird uns die ganze Sendung über begleiten und der nächste Titel heißt Between Worlds. Thank you. Ja, also ich habe ja den Wunsch, vielleicht das, was wir vorhin so angesprochen haben, an einem kleinen Beispiel deutlich zu machen. Was für mich, das Künstlerische betrifft. Ja. Für mich ist Zeit meines Lebens eigentlich dieses Thema des Faschismus, des Nationalsozialismus begleitend gewesen. Ne? Also weil es auch irgendwie ein Trauma ist. Wie konnten solche Idioten und Verbrecher sich zunächst mal durchsetzen? Und irgendwann auf einer Gedenkveranstaltung hörte ich dann ein Stück von Olivier Messiaen, also einem französischen Komponisten, der gefangen war als Kriegsgefangener in einem Lager, ich glaube irgendwo in Sachsen, in den 40er Jahren, also von den Deutschen gefangen genommen. Und seine Antwort auf diese Situation war eben die Komposition eines Stücks, Quartett für das Ende der Zeit. Und es gelang ihm, mit den Mitgefangenen in diesem Lager dieses Stück aufzuführen. Und ja, ich hörte dieses Stück und merkte, dieser Mensch war fähig damals, im Grunde das Siegreiche des Lebens gegenüber diesen Todeskräften zum Ausdruck zu bringen. Also das ist sozusagen ohne Worte ein grandioser, ein wunderbarer Kommentar zu dem, was um ihn herum in den frühen 40er Jahren ablief. Und ich war wirklich beeindruckt, weil diese Ebene war für mich vorher noch nicht zugänglich gewesen. Also ich kannte die Notwendigkeit des politischen Ringens. Ich will das überhaupt nicht durchstreichen. Ich denke, dass man viel besser politisch ringen kann, wenn man sich eben dieser tiefen Ebenen der Wirklichkeit auch bewusst ist. Und dieses Stück war für mich eben deswegen wirklich einen Schritt nach vorn. Interessant fand ich, dass der Kommandant dieses Gefangenenlagers, also der deutsche Kommandant dieses Kriegsgefangenenlagers, dann später nach dem Krieg Komponist wurde. Und im Grunde auch inhaltlich in die Fußtapfen von Olivier Messiaen, des Gefangenen, trat, ja, weil er von ihm etwas gelernt hat. Und für mich wird das so ein bisschen daran verständlich und eindrücklich, was dieser Begriff heißt, durch das Nadelöhr des X, des Individuellen hindurchzugehen. Denn als Komponist in dieser Lage muss ich ja trotz alledem der Gefangenschaft in die Lage kommen, einen Zugang zu meinem Inneren, zu meiner inneren Stimme, zu meinem inneren Ohr, zu allem zu finden. Und dann kann ich vielleicht ein Stück komponieren, aber das Berührende, was du gerade erzählt hast von ihm, ist ja, dass er auch den Lagerkommandanten überzeugen konnte, das zu komponieren zu dürfen und aufführen zu dürfen, ja, und ihn so berührt hat. Also das heißt, dass die innere Stimme, die ich höre, dann auch so lang zuhören, fein zuhören, auch der ganzen Wahrnehmung des Feldes drumherum, dass ich es dann schaffe, andere mitzunehmen. Und nicht andere mitzunehmen im Sinne von verführen, sondern im Sinne wirklich von mitnehmen. Das heißt, sie in einen freien Weg mitzunehmen, dass sie mitgehen. Dazu gehört eine sehr wohlwollende Art. Dazu gehört eine ganz klare, man könnte es ethische Haltung nennen, dass man sagt, okay, ich will denen nur was Gutes tun. Also das darf keine Verführung sein zu etwas, was ich will. Und trotzdem ist das Individuelle dabei wichtig. Und das ist, glaube ich, das, dieses Nadelöhr-Ich vielleicht irgendwo auch erkennbar wird. Ja, und was ja im Grunde dann auch zu der zweiten Seite unseres Themas führt, ne? Also, dass man eben auf der einen Seite sich selber gut gründet in dem, was wirklich ist, und auf der anderen Seite auch eine tiefe Verbindung zu seinem Empfinden dann auch findet. Ja. Und auf der anderen Seite eben auch mitfühlt, auch das mitfühlt, was eben Millionen von Menschen dazu bewegt, ihre Stimme Herrn Trump zu geben oder Herrn Orban etc. Mhm. Und hinzuschauen, was da eigentlich dahinter liegt, weil da liegt natürlich was dahinter. Also da sind schon wirkliche Schwierigkeiten, in die Millionen von Menschen getrieben werden von den unseren gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen und wo eben Änderungserfordernisse sind. Ne? Und das gehört für mich zusammen. Also diese eigene Selbstbesinnung und das dann die Themen anzugehen, die eben in der Welt brennen. Und da hatten wir ja auch so diese interessante Entdeckung, dass wir merkten, eigentlich ist das Kennzeichen für das, was wir mit reaktionär zusammenfassen, also für diese Entwürfe, dass sozusagen die Zuwendung, die Verbundenheit, die Liebe der Menschen sich nur auf irgendwelche Kategorien der Abstammung, der Vererbung bezieht. Familie, Volk, Rasse etc. Ja, aber immer etwas, was das eigene einschließt. Ja, aber was nie das Ganze einschließt, was nie alle einschließt, sondern immer nur Teile. Ja. Und das eigentlich der individuelle Weg führt zur Respektierung des individuellen Wegs aller einzelnen Menschen. Der ist inklusiv, der schließt ein, nicht aus. Mhm. Und ich denke mir, das ist auch so etwas, was sich jetzt in der Weltgesellschaft gegenübersteht. Also wir haben das ja diese Art der Zuwendung eine partielle Liebe genannt gehabt. Und das heißt also, dass durchaus eine Zuwendung, eine Zuneigungsfähigkeit vorhanden ist, aber sie irgendwann etwas geknüpft wird an Kriterien, an Vertrautem, an die Region, die Familie oder sonst irgendwas. Und was uns ja auch augenfällig geworden ist, und daraus entstehen natürlich auch immer etwas, die einen sind bevorteilt oder begünstigt und diejenigen, die nicht in diese Definition, in diesen Kreis hineingehören, die sind dann benachteiligt. Und dadurch ist uns auch bewusst geworden, dass unsere Politik viel zu sehr auch in dieser Form der partiellen Liebe ist, unterwegs ist, dass sie auch nur denjenigen Zuwendungen zukommen lässt, die ihren Vorstellungen, ihren Kriterien, ihren Maßstäben genügt. Und in einer Leistungsgesellschaft ist zum Beispiel ein Kriterium, dass man Leistung bekommt, damit man essen und leben darf, wenn man es in die essentielle Form formuliert. Und dem würde ja eine andere Form gegenüberstehen. Man könnte das Universum als ein Wesen auch wahrnehmen. Denn alles Leben, unser ganzer Planet, alles Sein ist in diesem Universum vorhanden. Und das Universum sagt erstmal, oder sagen, ich formuliere es jetzt mal in menschlichen Worten, versuch's zu sagen, du kannst sein, du darfst sein, du bist willkommen. Und gibt den Raum einfach zur Verfügung, ohne etwas zu erwarten in dem Sinne. Es stellt einfach den hinein und das ist so das, was wir dann universelle Liebe genannt haben. Also eine Fähigkeit, das willkommen zu heißen und zu begrüßen, was vorhanden ist. Und nicht zu sagen, nein, du bist nicht aus meinem Dorf, du kannst nicht sein, sondern du bist da, willkommen. Und jedem die Grundlage zu geben. Und das ist uns natürlich recht naheliegend, dieser Gedankenansatz. Was jetzt das bedingungslose Grundeinkommen angeht. Ja. Ich habe mir im Vorfeld, als ich hierher gekommen bin, festgestellt, dass wir in unserem Sendungskonzept nirgends das Wort bedingungslose Grundeinkommen hineingeschrieben haben, weil es uns irgendwo naheliegend ist, diese Thematik, diese Verbindung. Und deswegen kommen irgendwo diese Welten auch immer für uns zusammen. Das heißt, jedem Menschen eigentlich die Grundlage zu geben, sodass er entwickeln kann, gedeihen kann und schauen kann, was da rauskommt, so wie es die, ich sage jetzt mal, Natur auch mit allem Leben auf diesem Planeten auch macht. Die Natur sagt ja auch nicht, Hast du genügend gearbeitet? Dann bekommst du die Nüsse von diesen Bäumen. Sondern die Natur sagt einfach, hier bin ich, nimm mich. Vielleicht hören wir erstmal Musik, oder? Oh ja. Dann darf ich den nächsten Titel ankündigen und der lautet The Invisible. Du hattest ja im ersten Entwurf des Laufplans für die Sendung, da hattest du formuliert, Jürgen, soll der Einzelne mit seinem Willen zurücktreten und der Gemeinschaft den Vortritt lassen, denn die Gemeinschaft gibt uns Sicherheit und Halt? Oder steht die Verwirklichung des Einzelnen im Mittelpunkt, denn Gemeinschaft gibt es nicht wirklich, wenn es darauf ankommt, ist das einzige Verlässliche die eigene Person? Mhm. Und das war ja so eine Alternative, die einen zur Verzweiflung bringen kann, weil mit beidem lässt sich eigentlich nicht leben. Ja, das lässt sich nicht vereinbaren. Das eine ist die Unterordnung und eine Gemeinschaft. In dem Fall wird die Individualität unter die Gemeinschaft im ersten Fall, die Individualität unter die Gemeinschaft sortiert. Im zweiten Fall herrscht ein Individuum über eine Gemeinschaft. Und Diktaturen kennen wir zu Genüge. Wobei ich bei dem zweiten Fall, mir geht es ja so, den ersten Fall, den würde ich, sagen wir mal, mit vorgestern und vorvorgestern verbinden. Also ja, den verbinde ich so stark mit, jetzt sagen wir mal, den klassischen Weltregionen, wo Einzelne sich einem größeren Ganzen unterwirft dann zum Beispiel. Also das ist für mich auch alt hergebracht. Manchmal ist es auch die Unterwerfung unter natürlich eine Obrigkeit im nationalsozialistischen System, dann einem Führer, aber auch in Diktaturen. Ja, ich denke, das steckt noch in uns als kollektives Unbewusstes. Also die Nazis haben es ja dann radikal formuliert, du bist nichts, dein Volk ist alles. Und haben dann geschaut, sich selber in Sicherheit zu bringen. Und die zweite Alternative würde ich ja, also da erinnere ich mich dann, dass ich das Pech hatte in den 70er Jahren an der Uni Sozialpsychologie und dann wurde als allererstes verkündet, dass es Gruppen eigentlich nicht gibt. Ja. Das erinnert mich an einen Engländer, der sagte, Gemeinschaft gibt es nicht, man muss um sich selbst kümmern. Also sowas wie Gesellschaft, Gemeinschaft, das kann man vergessen. Also das fand ich eindrücklich. Und das war im Zusammenhang mit dem Tod von Margaret Thatcher. Klar. Und mir ist es wirklich so Erstaunen aufgekommen, wie man so denken kann. Und dann war mir auch klar, dass das natürlich die tragende Haltung ist, die im Neoliberalen dann, die dem Neoliberalen das Rückgrat gibt. Ja, es muss schon irgendwie auch auf der Welt Schichten gegeben haben oder geben, die das eben spontan mittragen, denen es einleuchtet. Spontan. Ja. Es kommt wieder unser Nadelöhr ins Feld hinein. Wie könnte es denn dann, was würde sich dadurch ändern an dem Verhältnis Individualität und Gemeinschaft und wie würde dann eine Gemeinschaft denn aussehen können, wenn es durchs Nadelöhr gegangen ist? Naja, erstmal würde ich sagen, ja, dass wir in der Gegenwart genau an diesem Punkt stehen, dass wir, sagen wir mal, wir wollen die Individualisierung, wir brauchen sie, wir wollen selber entscheiden und unsere eigene Weltanschauung entwickeln. Ja, also da gibt's, also ich denke, weithin will kein Mensch sich da unterordnen. Und sagen wir mal, das Schöne ist, dass aus so einer Entwicklung zur Individualität eine neue Empfindung von Verbundenheit hervortreten kann. Mhm. Einfach aus dem Erleben auch heraus. Also es ist ein neues Erkennen dann in dem Sinne. Da erkennt man erstmal, was in einem selbst ist, was man selbst empfindet, wie man was wahrnimmt, was einen stört, was einen verletzt, was man gerne anders machen würde. Und dann beginnt man auch das Feld, die anderen Menschen mit wahrzunehmen. Und dann entwickeln sich die Ideen weiter, dass man dann sagt, Moment mal, jetzt habe ich bloß eigentlich aus mir heraus gedacht, was ich will. Und wie könnte das aussehen, wenn es um ein Wir dabei geht? Also wenn man dann die Gemeinschaft mit in seinem individuellen Denken mit hineinnimmt, hineindenkt. Gerade aus der unvermeidlichen Einsamkeit des Individuellwerdens merkt man, wie wichtig einem andere Menschen sind und wie wichtig einem die menschliche Umgebung ist, also das, in der man lebt. Also ich denke, aus dem heraus wächst etwas Neues, aber diese neue Gemeinschaft hat halt nichts mit Vererbung zu tun. Oder ja, im Wesentlichen hat sie andere Begründungen. Und dass wir eben erst am Anfang sind. Ich denke schon, dass viele Menschen heutzutage ansatzweise wirklich so ein globales Bewusstsein entwickeln, ein Bewusstsein menschheitlicher Zusammengehörigkeit. Mhm. Und ich denke, das ist das, was Zukunft hat. Und eines der Grundkennzeichen ist die Respekt vor dem anderen. Also da ist keine Überunterordnung, da ist einfach eine Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit allen Lebens. Und ich denke mir, das ist eigentlich die Entwicklungsrichtung. Und ja. Und da kommt mir so in Sinn, ich habe mal gelernt gehabt, diese drei Worte, ich kann, ich will, ich soll. Also erstmal zu schauen, Moment mal, was ist eigentlich, ich will, was ist meine Freude zu tun? Woran, was würde ich gerne machen? Wie würde ich gerne beitragen? Und dann die zweite Frage, was kann ich eigentlich? Habe ich auch dazu die Fähigkeiten, um die damit einhergehende und auch die Komplexität, in die eine Thematik eingebettet ist, auch tragen zu können, genügend weit, sodass es nicht von Anfang an gleich nur mit Schäden einhergeht, sondern dass auch nochmal Lernen, aber ein gesundes Lernen stattfinden kann. Und dann dieses Ich soll, das auch aus der Gemeinschaft heraus, aus der Verbindung der Gemeinschaft heraus, eben dieser, ja, mach das. Genau, komm und tu es, kommt. Und ich muss jetzt gerade wieder an den Künstler Messiaen denken, wo letztendlich dann der Kommandant sagte, ja, mach es, tu es. Also diese Außenbestärkung. Und dass man da sehr achtsam ist, sehr verbunden mit sich und sehr verbunden mit dem anderen in diesen Wahrnehmungen dieser Qualitäten. Also dieses Zuhören, in sich hineinhören und den anderen zuhören, sind dabei doch sehr wichtige Qualitäten, um durch das Individuum dann zu einem Beitrag zur Gemeinschaft zu kommen. Und dann wird für mich Gemeinschaft zu einem Wir von vielen Individuen. Und das ist was ganz anderes. Da steht das Individuum nicht über Gemeinschaft und da steht die Gemeinschaft nicht über dem Individuum, sondern es steht in Beziehung zueinander, etwas zu formen. Ja, ich denke, es kann eben etwas hinzutreten, was dann die Wirklichkeit von Gemeinschaft stiftet. Ich denke, wichtig ist in dieser Zeit, die Glocken zu läuten und klarzumachen, dass es diese neuen Formen von Gemeinschaft überhaupt gibt. Und eine Gemeinschaft, vielleicht kann die ihren Beitrag dazu leisten. Jetzt habe ich den Weg vielleicht etwas beschrieben aus dem Ich heraus und aus der Gemeinschaft heraus, dass die Gemeinschaft sagt, jawohl, du bist hier, willkommen. Hier ist dein Feld, hier ist dein Bett, hier ist dein warmer Ofen und dein Essen und höre in dich und trage bei. Und das ist eben das, wo das Grundeinkommen diese Wichtigkeit hat für die Zukunft, für die weitere Entfaltung der Evolution, die der Menschheit, die der Welt gegeben ist. Ja, ich denke, so gehören die Sachen zusammen. Tja, sind wir schon am Ende angekommen. Jo! Wir könnten noch lange darüber sprechen. Aber wir haben jetzt gleich noch Aktuelles und Termine kurz noch. Und zuvor hören wir nochmal Roger Subirana, Mata, und zwar diesmal Sweet Strings. So, jetzt haben wir die Freigabe vom Mikrofon nicht nur. Jetzt gehen wir schnell mal voran und zwar Aktuelles und Termine. Ich beginne mit dem ersten. Und zwar findet am Samstag, den 3. Juni von 13 Uhr bis 15 Uhr das 83. BGE-Café statt in der Müllerstraße 48 und die Lokalität heißt Sip Joe. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude. Und im Eingangsbereich, im Kasten, hängt aus, in welchem Raum Sie sich treffen. So, und dann würde ich eine Veranstaltung im Pavillon der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing, Leopoldstraße 17, ankündigen. Und zwar Zeitstau heißt der Vortrag von Johannes Stüttgen zur Aktualität des erweiterten Kunstbegriffes. Die Veranstaltung ist um 20 Uhr am 2. Juni. Eintritt zwischen 5 und 15 Euro. Weiteres können Sie sicherlich beim Omnibus direkte Demokratie dann in Erfahrung bringen auf deren Homepage. Ja, Johannes Tüttgen ist ein begnadeter Sozialkünstler in Beuyscher Tradition. Das schließlich die nächste Verlosung von Mein Grundeinkommen findet ausnahmsweise oder besondererweise am kommenden Sonntag, 28. Mai 2017, bei Mensch Gottschalk im RTL statt um 20.15 Uhr. Also da ist ja diese regelmäßige Verlosung, wo Menschen für ein Jahr ein Grundeinkommen ziehen können. So, und weitere Hinweise und Termine oder Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. So, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und die Redaktion hatten Margit Volk, Jürgen Greiner und Jochen Balzer. Und die Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Die Musik heute, und im Hintergrund hören wir einen weiteren Titel, der heißt Eternity von Roger Subirana Mata, Komponist und Musikproduzent aus Barcelona in Spanien. Und wenn Sie Interesse an ihm gefunden haben, dann können Sie weiteres finden unter www.rogersubirana.com. So, und Anregungen, Kritik gerne an unsere E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung der Sendung, wenn Sie was verpasst haben, nochmal genauer reinhören wollen, später eingeschaltet haben, können Sie hier auf LoRa München um 4 Uhr morgens oder um 13 Uhr hören. Oder die Alternative wäre bei uns auf der Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Und die nächste Sendung ist bei uns am 28. Juni. Hier jetzt auf LoRa München hören Sie um 20 Uhr das Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Danke, schönen Abend, tschüss. Ja, schönen Abend, ciao.